Messerstich, ich muss da was von abgeben und dafür will ich dich, hoffentlich irre ich nicht. Und du bist der richtige Gegner für mich. bewegst dich noch, also tritt ihn doch mal rein. Du bewegst dich noch, also tritt ihn doch mal rein. Aggressiv. Dich noch, also tritt ihn doch mal rein. Aggressiv.